Und die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit, wenn die Wände um die Berge singen. Die Sonne macht dann die Tälle weit. Und das Leben, das wird sich ändern. Und das Leben, das Leben, das wird sie uns bringen. Alle kleinen Sorgen sind nun ausgemacht, in die Hütte ist der Schein erhöht.